Zweitens, wir werden verzichten müssen und Dinge werden verboten. Der Icarus-Plot. Verzicht, Verbote, Verzweiflung. Das Verzichtsnarrativ bespielt ausschließlich die Angst vor einer ungerechten Entmündigung, die zur Bewältigung der Krise angeblich nötig sei. Den Menschen soll wie Icarus das göttliche Feuer wieder weggenommen werden, sprich all der Wohlstand, den sie sich doch so hart verdient haben. Bei diesem Narrativ handelt es sich um eine Gruselgeschichte, die rationale Regulierungsansätze, wie sie in allen Politikfeldern ständig wirken, als dogmatisch übertriebene Gängelung anprangert. In Kapitel 2 hatten wir angemerkt, dass Tragödien, Abstiegsgeschichten oder Erzählungen ohne Happy End zur Abschreckung dienen. Wenn vermeintliche Verbote und Einschränkungen heraufbeschworen werden, werden der Staat, grüne Politikerinnen oder Aktivisten antagonisiert. Dass sie wie Räuber in der Nacht oder schlimmer noch allzu gestrenge Eltern kommen und der Gesellschaft alles Schöne, Behagliche und Luxuriöse wegnehmen, sodass man zu einem freudlosen Eremitendasein gezwungen wird, entspricht der Angst vor dem Absturz, nachdem wir dank Technologie und Fortschritt den höchsten Punkt von Wohlstand und Fortschritt erreicht haben. Und nun sollen wir nicht mehr so hoch steigen dürfen mit unseren selbstgebauten Flügeln, weil angeblich die Sonne zu heiß sein soll. Natürlich dreht dieses Narrativ die Antagonistenrollen um, indem es Wissenschaftlerinnen, Politikerinnen, Aktivistinnen und Forscherinnen als Angreifer auf unsere Lebensstile und unseren Wohlstand hinstellt und nicht diejenigen, die sich maßlos an den natürlichen Ressourcen bedienen. Ausgerechnet die Gandalfs und Hobbits werden damit zum bedrohlichen Sauron unseres kleinen modernen Auenlandes. Die Einwortgeschichten Verzicht und Verbot werden also inflationär verwendet, sowohl in der politischen als auch in der journalistischen Kommunikation, um erfolgreich die narrative Deutungshoheit zu behalten, während die Sachlage eigentlich eindeutig das Gegenteil erzählt. Aufmerksamkeitsökonomisch sind das wirksame Begriffe und die Boulevardpresse zeigt immer wieder Beispiele dafür, wie sich mit angeblichen Verboten tagelang erfolgreich Stimmung machen lässt. Es ist bemerkenswert, wie sehr eine behauptete Einschränkung Menschen auf die Barrikaden locken und politische Energie kanalisieren kann.